Das ist problematisch, weil ohne eine breite Unterstützung in der gesamten Bevölkerung der Windkraftausbau in der knappen verbleibenden Zeit nicht erreicht werden kann. Viele, die sich gegen ein Projekt stellen, wollen im Grunde bloß, dass sich bei ihnen nichts zum Negativen ändert. Sie haben reale Befürchtungen, die sich durch gute Moderation ausräumen lassen, sagt Kommunenberaterin Anna Forke, etwa wenn jemand gegen einen geplanten Windpark ist, weil er just auf diesem Feldweg täglich mit seinem Hund spazieren geht oder weil genau dort die Enkel so gerne im Wald spielen. Trotz Aufklärung wird es immer Teile der Bevölkerung geben, die den Ausbau der Windkraft grundsätzlich ablehnen. Doch die meisten Menschen lassen sich vom Sinn eines Windrads überzeugen. Das Problem sind die, die bloß blockieren, weil sie es können. Als klagende Vereine oder als BremserInnen vom Amt. Auf dem Weg zum grünen Strom. Die Geschichte des Windkraftausbaus in Deutschland ist eine Geschichte der verpassten Chancen und der stillen Blockaden. Die Ampel hat in ihrer ersten Halbzeit schon einige wichtige Bremsen gelöst und Weichen gestellt. Dass Windkraftausbau wie auch der Ausbau der Photovoltaik jetzt als öffentlicher Belang gilt, ist ein wichtiger Schritt, damit die Anlagen im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind und Konflikte nicht fast automatisch zum Nachteil der Windkraft gelöst werden müssen. Den Windkraftausbau hat die Ampel eindeutig beschleunigt. Doch Tempo und Dynamik reichen noch nicht, um die ehrgeizigen Ausbauziele zu erreichen. Staatliche Stellen auf allen Ebenen müssen mitziehen. Der Bund muss eine Reihe weiterer rechtlicher Stellschrauben nachjustieren. Insbesondere muss das emissionsrechtliche Verfahren gestrafft werden, soweit europarechtlich möglich. Dazu gehört, dass die Behörden, die von der Emissionsschutzbehörde beteiligt werden, sinnvoll kurze Reaktionsfristen auferlegt bekommen. Bis hin zu Genehmigungsfiktionen, damit ein Schweigen automatisch als Zustimmung gilt. Für die Betreiber von Windkraftanlagen muss Rechtssicherheit bestehen, dass sie einen genehmigten Anlagentyp, wenn nötig, austauschen können. Vor allem aber muss der Bund deutlicher festschreiben, wie ein emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren abläuft und wer was wann wie zu bewilligen hat. Im Naturschutz muss der Fokus vom Schutz des einzelnen Vogels hin zum Schutz einer ganzen Art verschoben werden. Viele rechtliche Weichen sind dafür seit kurzem gestellt. Nun müssen diese Änderungen auch in der Verwaltungspraxis ankommen. Damit die Ziele des Windkraftausbaus erreicht werden, müssen auch die Länder mitziehen. Sie müssen ihre Regionalplanung vorantreiben und sehr schnell verbindliche Vorgaben für das Ziel von rund 2% Flächen für die Windkraft vorlegen. Außerdem müssen auf Länderebene die rechtlichen Hürden für den Ausbau der Windkraft abgebaut werden, besonders die übertriebenen Abstandsregeln. 1000 Meter Entfernung zur Wohnbebauung mögen noch sinnvoll sein, auch um die Akzeptanz für die Windkraft zu stärken. Doch alles, was darüber hinausgeht, riecht nach Schikane. Wenn die Länder es nicht schaffen, hier umzusteuern und Schluss zu machen mit der bisherigen NIMBY-Politik, muss der Bund einheitliche Regeln für alle durchsetzen. Außerdem müssen die Länder ihre Verwaltungen besser aufstellen und ihre Behörden und Gerichte so ausstatten, dass sie schneller und effektiver arbeiten. Vieles von dem, was noch im Weg steht, hat mit der finanziellen Situation der Länder zu tun. Der Bund könnte im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen Geld in die Hand nehmen und ein Notprogramm Windkraftausbau aufsetzen. Ob die Ampel es schaffen wird, dass sich die installierte Leistung von Windkraftanlagen in Deutschland verdreifacht oder vervierfacht, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Auf jeden Fall gibt es enorme Chancen. Und die können sich auch in anderen Bereichen positiv auswirken. Wenn alle mitmachen, kann es klappen, dass schon in wenigen Jahren praktisch nur noch grüner Strom aus der Steckdose kommt. Das wird zugleich der billigste Strom seit Jahrzehnten sein.